Hallo, meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, vielen Dank dafür. Ich wollte euch jetzt mal ein kurzes Update geben bezüglich meines Kaffeeverzichts. Ich habe ja jetzt Dienstag früh um 9:15 Uhr meinen letzten Kaffee getrunken, jetzt ist es Freitag, 16:10 Uhr. Wenn ihr das Video seht, wird es ungefähr 18 Uhr sein. Und heute war der dritte volle Tag, an dem ich keinen Kaffee getrunken hatte, und die Effekte sind also wirklich enorm. Ich hatte euch ja in einem anderen Video erzählt, wie ich erst so diese Kopfschmerzen und diesen Nebel hatte. Also heute hatte ich richtig Power. Ich war um 6 Uhr ausgeschlafen, ich war um 7 Uhr 10 Kilometer joggen in 50 Minuten, habe gemütlich meine Business-Korrespondenz heute Morgen schon fertig gehabt, bin dann gegen, wann war ich im Gym? 10:30 Uhr? 11 Uhr war ich im Gym. Ja, da habe ich Brust trainiert. Ja, schon schön. Also, richtig Power dafür gehabt, konnte richtig durchziehen. Mir geht es richtig gut, muss ich sagen. Also ich habe es völlig vergessen. Also jedem von euch, der das mal versuchen will, empfehle ich das. Die ersten 2 Tage sind ein bisschen rough. Man hat definitiv Kopfschmerzen und Nebel im Kopf. Aber jetzt, also, fühlt sich gut an. Auf jeden Fall kann ich, wie gesagt, jedem nur empfehlen, einmal durch diesen schwierigen Weg durchzugehen. Kann zwar jetzt noch keine Langzeiterfahrung geben, ob es dann nochmal einen Down gibt oder so, aber heute Morgen und jetzt, also die Energieladung, die ich habe, die ist schon enorm. Auch beim Joggen habe ich gemerkt, also ich konnte richtig schön durchziehen. War eine gute Sache. Und da bin ich auch jedes Mal stolz, wenn ich meine 10 Kilometer laufe in unter einer Stunde, in 50 Minuten, das ist jedes Mal, dass ich sage, jawohl, just do it. Ja, Männer, das Thema des heutigen Coaching-Videos ist einmal, wir Männer sind nichts anderes als das. Der Hersteller ist erstmal egal. Das Ding ist leer übrigens. Völlig egal. Dient nur der Veranschaulichung. Ich habe zwei interessante Tools hier vor mir auf dem Tisch liegen. Das ist einmal diese leere Batterie, das ist diese mittlere Größe. Baby heißen die, obwohl die sind gar nicht so Baby. Und ich habe hier, ich brauchte eine Schnur. Deswegen habe ich hier mein altes Kabel. Kommen wir gleich zu. Also, damit kann ich das besser veranschaulichen. Also am Ende des Tages sind wir Männer für das System, für Frauen, für Familien, für Banken, für das komplette System, also für alles nichts anderes als das hier. Ja, und ich möchte heute auf den Unterschied eingehen. Also die deutsche Sprache gibt ja, ist ja wahnsinnig präzise. Das ist also wirklich immer wieder neu, fast schon beängstigend, wie präzise die deutsche Sprache ist. Ich möchte auf den Unterschied eingehen zwischen Entwicklung und Verwicklung. Und also das ist gewaltig. Was das an sich bedeutet. Also es heißt ja immer, wenn man jetzt ein ganz junger Mann ist, ein Kind quasi, ja, der ist noch in der Entwicklung. So, es geht ja wirklich darum, dass du dich entwickelst, also deine Fähigkeiten entwickelst und auch im eigentlichen Sinne von Entwicklung, also quasi Freiwerdung. Und genau das Gegenteil passiert. Also was das System dann mit uns macht, es zieht uns rein, wir werden verwickelt. Und da befindet man sich dann plötzlich in Verwicklung wieder, wo man nie gedacht hätte, dass man da reingerät und dass man da dann plötzlich gar nicht mehr rauskommt. Also wieder zurück dazu. Am Ende des Tages sind wir eine Energiequelle. Auch für die Frauen. Wenn das Ding leer ist, dann weg damit. Wenn da kein Saft mehr rauskommt, ist das Thema durch. So, jetzt ist es ja so, ich sage mal, wir Männer als junge Männer, wir sind recht volle Batterien. Und wenn wir jetzt nicht gesegnet sind, mit, wie die meisten von uns wahrscheinlich, also mir ging es auch so, dass man aus einem bürgerlichen Arbeiterhaushalt kommt und da ist das Geld natürlich eine knappe Ressource und dementsprechend wird man da nicht gepudert mit ordentlich Rückenwind, wenn man dann in sein Leben rausgeht. Das heißt, am Ende des Tages muss man arbeiten und also muss einer Erwerbstätigkeit in irgendeiner Form nachgehen, um dort Geld zu verdienen, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Das ist für uns Männer alles harte Realität. Wir werden nicht aufgrund unseres SMVs von irgendeinem hübschen Weibchen in Obdach genommen und, oh ja, hier ist dein Auto, hier ist dein Haus, wunderbar, du siehst so toll aus. Das funktioniert nur mit den Frauen, das funktioniert mit uns Männern nicht. Das heißt, wir müssen raus in die Welt und wir müssen uns unseren Standpunkt, also wir müssen Ressourcen akkumulieren. Wir müssen unser Geldstapel erhöhen. Wir müssen ein schöneres Auto fahren und so weiter. Und so Bluepill sind ja die meisten konditioniert, war ich auch, und erkennen dann gar nicht, dass das quasi, und das möchte ich hiermit veranschaulichen, ich die Energiequelle, und das ist quasi die erste Verwicklung. So, jetzt bin ich nicht mehr, es gibt noch andere Verwicklungen vorher, das Schulsystem und so weiter, da will ich jetzt aber gar nicht drauf eingehen. Das heißt, die erste Verwicklung ist, ich muss raus aus dem Elternhaus, ist ja logisch, irgendwann müssen Vögel fliegen, und muss mir mein Standing selber holen. Das heißt, ich muss arbeiten und bin dementsprechend ein Beschäftigungsverhältnis, eine Verpflichtung gegenüber einem Arbeitgeber, einem Chef eingegangen. So, das heißt, der ganze Tag gehört mir schon nicht mehr. Von 9 bis 18 Uhr, jetzt in meinem Fall als Automobilkaufmann, ist nicht mehr, gehört nicht mehr dir. Das ist jetzt eine Recht, also es gibt schlimmere Arbeiten, gar keine Frage. Das habe ich auch schon gesehen, aber du bist halt, du gehst halt in dem Fall nicht deinen eigenen Weg. Ist ja logisch. So, das heißt, das erste Ziel für einen jungen Mann sollte theoretisch ja jetzt erstmal sein, sich zu entwickeln, also die erste Verwicklung gleich zu erkennen. Okay, ich muss immer Geld verdienen. Ich bin da verwickelt in diesem System. Ich muss immer wieder Geld verdienen, muss dieses Geld immer wieder abgeben, muss immer wieder neues Geld verdienen, muss dieses Geld wieder abgeben. So, einfach nur um zu existieren. Das ist die erste Verwicklung. Das heißt, Aufgabe der ersten Entwicklung wäre es, finanziell frei zu werden. Egal auf welchem Weg. Unternehmer zu werden, das Unternehmen groß zu machen, das Unternehmen zu exiten, die 15 Millionen rauszunehmen, um dann finanziell frei zu sein und noch voller Energie zu sein. Und dann das machen zu können, was man wirklich will. Wasserski fahren, reisen, Tiere retten, was auch immer, eine Erfindung machen, sich weiterbilden und so weiter. Geht aber nicht, weil wir sind in der ersten Verwicklung. So. Dann gibt es in dieser Verwicklung ja noch viele Fallstricke. Ich muss es hier nochmal ein bisschen wickeln. So. Dann gibt es in dieser Verwicklung, damit kann man das super veranschaulichen, dann gibt es in dieser Verwicklung, in der ihr euch dann befindet, ja mehrere Fallstricke. Jetzt geht es ja los, der erste junge Mann sagt, oh, ich habe einen Job, jetzt will ich auch ein schönes Auto fahren. So. Na gut, kriegst du gleich eine Entwicklung mehr. So. Hast du dir einen schönen Golf GTI finanziert? 60 Monate, jeden Monat, was weiß ich, spielt keine Rolle, 400 Euro. Schon bist du noch weiter verwickelt. Weil jetzt musst du ja, bist du dem Abtrag verpflichtet von diesem Auto und bist der Miete verpflichtet, bist deinem Arbeitgeber verpflichtet, verpflichtet, verpflichtet, verwickelt. So, jetzt geht es ja weiter. Jetzt möchte der Bluepiller gerne, und so war ich auch, ich bin nichts Besseres. Ich habe es halt nur erkannt. So, jetzt möchtest du, und weil ich es erkannt habe, Entschuldigung, gebe ich dieses Wissen natürlich gerne an euch weiter, weil, wie gesagt, wenn ich nur einen von euch retten kann, dann war das schon super. Mehr will ich gar nicht. Wenn es nur einem geholfen hat, der da nicht erstickt und sich von der Schlange am Ende erwürgen lassen muss, dann ist das schon super für mich. Dann rette einen Menschen und du hast die Welt gerettet, oder wie heißt es? Gut, wir waren beim Auto. So, jetzt geht's weiter. Jetzt lernt man eine Frau kennen. Oh, jetzt freut man sich. Dopamine spielen verrückt. Die Manipulation mit Vollkontakt ist schon im Gange und ja, jetzt möchte man den nächsten Step mit ihr gehen, warum auch immer, aufgrund der nächsten Konditionierung, weil man nie über diese ganzen Systematiken hier nachgedacht hat mit der Verwicklung und der Entwicklung, und geht in die nächste Verwicklung und nimmt sich mit ihr zusammen eine Wohnung. Da würde ich sagen, ja, ich mache mal zwei Wickler, weil ich habe nicht mehr so viel Schnur, aber das könnten auch drei Wickler werden. So. Jetzt habt ihr schon das alles um eure Energie rum. Die Arbeit, die Verpflichtung, das Auto, das ihr finanziert habt, und die gemeinsame Wohnung. So, jetzt könnte es passieren, und das passiert, jetzt werden diese Frauen schwanger. Ja, dafür müsste ich eigentlich 5 Wicklungen machen. Ich beschränke mich auf 3, weil ich habe, wie gesagt, nicht so viel Schnur. So, machen wir mal 3 Wicklungen. So, die Frau ist schwanger. So. Und dann kann ich gleich weiterwickeln, weil wenn die Frau schwanger ist, dann möchte sie für das Kind auch ein Haus mit Garten. Oh Scheiße, ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt müsst ihr bei der Bank unterschreiben für 400.000 Euro. Ich, Makler, freue mich, weil jetzt schuldet ihr mir 20.000 plus Mehrwertsteuer. Jetzt müsst ihr das Kinderzimmer einrichten für 8.000. Merkt euch ja schon gar nicht mehr aufzuwickeln. So, da seid ihr jetzt drin. Ihr seid jetzt diese Energiequelle, völlig verwickelt in diese Geschehnisse. Und da wolltet ihr wahrscheinlich nie rein. Eigentlich wollt ihr nur euch entwickeln. Und ich war da drin. Und das ist die Hölle. Und jetzt geht's ja weiter. Jetzt habt ihr den Kredit unterschrieben. Jetzt ist das Kind da. So. Jetzt hat die Frau Vorstellung von dem Haus. Jetzt müsst ihr diesem ganzen System, dieses ganze System permanent bedienen. Das Kind wird größer, geht zur Schule, möchte Klassenfahrt machen. Ich habe keine Ahnung von Kindern. Ich weiß aber, dass das so ist. und die Frau möchte den Garten schön haben und es wird nie wieder aufhören. Ich habe nicht mehr Schnur, deswegen kann ich jetzt meine Beispiele nicht weiter fortsetzen. So, aber da seid ihr jetzt drin. Und jede Wicklung von diesem Ganzen zieht an eurer Energie. Bis dieses Ding da drin. Und außerdem, ich kann euch nicht mehr sehen. Wenn du erst so verwickelt bist, kann keiner mehr erkennen, kannst du selber im Spiegel gar nicht mehr erkennen, wer du eigentlich mal warst, wenn du 10 Jahre so verwickelt bist. Mal abgesehen davon, dass da drin gar nicht mehr viel Energie ist. Von diesen 100% Power, wo mal alles möglich war, wo du mal alles im Leben erreichen konntest, hast du vielleicht noch 10%. Du bist ein Schatten deiner selbst. Du, wenn du in den Spiegel guckst, weißt du gar nicht mehr, was du mal warst. Also jetzt, wenn du es jetzt nicht wüsstest und gesehen hättest, sag mir mal, welcher Hersteller das hier ist. Ob das ein Mann war oder ein Männlein oder ein Würstchen, keine Ahnung. Das sieht man irgendwann gar nicht mehr bei diesen ganzen Verwicklungen. Und nie vergessen, unsere Aufgabe ist es, uns zu entwickeln und unseren eigenen Weg zu gehen. Aber wie soll man denn da jetzt wieder rauskommen? Weil hier am Ende ist erstmal ein dicker Knoten. Und durch das ganze Wirrwarr muss man jetzt überhaupt erstmal den Knotenpunkt finden, bevor man da überhaupt wieder anfangen kann, eine Wicklung nach der anderen zu lösen. Das heißt, genauso wie ihr da reingeraten seid, über 10 Jahre, fast genauso lange wird es dauern, diese Verwicklung wieder zu lösen. Und danach, wenn ihr das dann alles Stück für Stück irgendwann wieder mal über Jahre und Jahrzehnte entwickelt habt, seid ihr danach, ist da erstmal keine Energie drin und glaubt mir, die Beschriftung ist dann auch weg von euch. Das ist die Realität. Das sind wir. Eine Energiequelle. Und jeder will mit seinen Wicklungen rum und uns verwickeln und uns verwickeln und uns verwickeln. Weil wenn wir verwickelt sind, geben wir unsere Energie ab. Wir können davon nichts mehr für uns nutzen. Das heißt, das hier, da muss der Red Peller aufpassen. Immer wenn irgendwas kommt, was ihn verwickeln will, was sich um seine Freiheit legen will, weg die Scheiße. Darum geht's, sich zu entwickeln, finanzielle Freiheit, seinen eigenen Weg zu gehen. Und dafür müsst ihr halt die Kernaussagen unserer Philosophie wirklich verinnerlichen. Weil darum geht's. Darum geht's. 100% Power und damit machen können, was ihr wollt. Lasst euch keine Fesseln anlegen. Weil die ersticken euch. Die ersticken euch. Dann wird's ungerecht. Dann wird's richtig widerlich. Ich war da drin. Ich habe es geschafft und ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich jetzt mit 38 Jahren, ich bin immer noch nicht ganz raus. Also es gibt immer noch so ein paar Wickel, die sind immer noch im Gange. Aber ich habe schon viele von diesen Wickeln abgelegt. Und ich habe halt wirklich erkannt, ich sehe sofort, wenn mich jetzt einer verwickeln will. Wenn mir einer irgendwas erzählt von irgendwas. Eine Frau sowieso. Die mit ihren Wicklungen, die sind ja ganz schlimm. Also die machen ja wirklich, die fangen ja an, so wenn die erst so eine halbe Wicklung haben, dann hast du aber auch gleich 7 Stück drum. Und darum geht's. Und deswegen ist auch die deutsche Sprache so wunderbar, weil die sagt uns ja wirklich genau, worum es geht. Wir haben nur verlernt, die Worte richtig zu verstehen. Entwicklung, das ist die Lösung. Nicht Verwicklung. Verwicklung ist definitiv nicht die Lösung. Verwicklung ist quasi, das ist das, was euch am Ende eure Substanz kostet und das ist alles, was ihr habt. Die Zeit, die ihr hier habt, ist erstmal alles, was ihr habt. Was danach kommt, da kann ich keine Auskünfte zu geben. Ich kann erstmal nur über die Zeiträume sprechen, die wir hier haben. Und da ist es so, in meinem Fall jetzt, ich bin jetzt 38, ich sage jetzt mal, das ist die Lebensmitte. Da bin ich jetzt angekommen. Und nochmal so viel, dann bin ich 76. Und mit 76 ist dann, logischerweise nicht mehr so viel Energie drin. So, ich kann jetzt noch auf stolze, ich würde sagen, also mein Wissen ist jetzt gewaltig, aber körperlich bin ich nicht mehr wie 25. Also ich merke die Unterschiede. Ich bin mit 25 auch joggen gegangen und so, also ich merke schon, dass ich da einen anderen Output hatte. Aber ich würde sagen, ich bin immer noch mit 38 bei stolzen 85%. So. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen, wenn so ein Blutegel mich verwickeln will. Weil die wollen an meine Energie ran. Und meine Energie ist für mich und für ganz, ganz ausgewählte Momente, ganz ausgewählte Leute, für meine Tiere natürlich. Aber sonst soll meine Energie für mich sein. Und auch ich bin noch verwickelt. Ich habe ja lange nicht ausgesorgt. Ich muss weiterhin Geld verdienen, um meine Existenz zu bestreiten, um meine Rechnung zu bezahlen und so weiter. Aber das Ziel ist halt, diesen Zustand zu erreichen, wo nichts mehr drum gewickelt ist. Und dann kannst du frei endlich das machen, das lesen, das trainieren, dich darauf fokussieren, worauf du willst. Und das ist die Message des heutigen Coaching-Videos. Und ich hoffe, es bringt dir ein bisschen was. Sowas konnte mir auch keiner erklären. Das musste ich mir mühsam rauskratzen mit viel, viel Pain, sage ich euch. Also das, was ich jetzt euch gerade als Information gegeben habe, denkt mal drüber nach. Da ist wahnsinnig, wahnsinnig viel Wahrheit dran. Ja, Männer, haltet eure Power schön voll. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eure Daumen hoch mal wieder. Wir haben ja, wie gesagt, hier ein, zwei so, ja, komische Leute, die meinen, sie müssten mal Daumen runter geben und die Message auch nicht richtig verstehen. Ist auch nicht schlimm. Manche verstehen sie halt erst ein bisschen später. Die brauchen noch 10 Jahre. Seien gegönnt. Jeder soll sich so viel Zeit nehmen, um die Message zu verstehen, wie er braucht. Also danke weiterhin für euren Support. Gebt mir gerne einen Daumen hoch nochmal, da freue ich mich drüber. Schreibt mir wieder was in die Kommentare. Ich gehe auch zeitnah drauf ein. Und ja, teilt das Video mal mit euren Freunden. Ich glaube, das sollte jeder gesehen haben. Bin ich einfach der Meinung. Und lasst mir ein Abo da, Leute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns ja sowieso morgen wieder. Tschüss!